Lektion 1 Übung F B Beispiel Sollen wir heute kommen? Ja, kommt heute. Ja, kommt heute. Ja, kommt heute. Bitte beginnen Sie. Sollen wir heute kommen? Ja, kommt heute. Sollen wir den Helm nehmen? Ja, nehmt den Helm. Sollen wir alles machen? Ja, macht alles. Sollen wir nach Wien fahren? Ja, fahrt nach Wien. Sollen wir bis 6 arbeiten? Ja, arbeitet bis 6. Sollen wir im Büro warten? Ja, wartet im Büro. Sollen wir noch hier bleiben? Ja, bleibt noch hier. Danke.